Das sind unsere Themen. Weitere Autoaufbrüche in Nienburg, Rosa-Wettbewerb geht in die fünfte Runde und HSG siegt in Münden. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon ist Carolina Pfau. Die Stadt Nienburg streicht die Mittel für die Sanierung von Radwegen wieder zusammen. Das gab der Allgemeine Deutsche Fahrradclub bekannt. 2015 waren 100.000 Euro vorgesehen. Ein Teil der Mittel wurde nach 2016 übertragen. 2016 sind noch 30.000 Euro verfügbar. Der Sanierungsbedarf im Stadtgebiet Nienburg sei erheblich. Der ADFC befürchtet, dass es in vielen Teilen an der Umsetzung scheitert, weil die Mittel fehlen. Die nächste Runde des Rosa-Musikwettbewerbs wirft seine Schatten voraus. Dieser wird vom Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen veranstaltet und richtet sich an alle Schülermusikgruppen. Amtierender Preisträger ist der Chor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Bis Anfang Mai läuft die Anmeldephase für die bereits fünfte Runde. Peter Schütz vom Rotary-Club freut sich über den Erfolg des Wettbewerbs. Also für den Club ist das eine große öffentlichkeitswirksame Maßnahme, die dazu beigetragen hat, Rotary und den Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen in der Region und Umgebung bekannt zu machen. Und für mich persönlich ist es ein wahnsinniges Erlebnis, die Schüler und Schülerinnen in Vorbereitung und Durchführung zu erleben, mit welcher Begeisterung, mit welchem Engagement sie sich dieser Aufgabe stellen und im Laufe der Zeit ihre Leistung steigern. Bereits vor knapp 4 Wochen mehrten sich die Strafanzeigen von Pkw-Aufbrüchen bei der Polizei Nienburg. Am vergangenen Wochenende waren in Nienburg erneut Pkw-Aufbrecher unterwegs. Insgesamt wurden die Ordnungshüter zu 6 Tatorten gerufen. In allen Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben ein. Polizeisprecherin Gabriela Mierke weist darauf hin, keine Wertsachen im Auto zu hinterlassen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg gewinnt die 19. Partie der laufenden Oberligasaison gegen Münden souverän mit 34:28. Die Nienburger Handballer hatten die abstiegsbedrohten Hausherren das ganze Spiel über unter Kontrolle. Darüber war selbst Trainer Dirk Pauling etwas überrascht. Da konnte man gar nicht mit rechnen, da wir letztes Wochenende einmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden sind und gezeigt bekommen haben, was in der Oberliga für den Handball gespielt werden kann. Und dieses Spiel hat halt deutlich gezeigt, dass wir wirklich guten Handball spielen können und auch dann auch über längeren Zeitraum unser Spiel zu spielen und den Gegner wirklich zu dominieren. Die HSG Nienburg klettert in der Tabelle von Rang 6 auf die 5. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.